war wirklich so weit, dass ich gesagt habe zu meinem Rechtsanwalt, ich bringe mich jetzt um, jetzt reicht's mir, ich kann nicht mehr. Und auf einmal, Mann ist fixiert. Ich habe Angst, entweder ich brenne oder wegen der Allergie, die ich habe, dass ich dieses Mal richtig ersticke. Ich komme mir vor, als würden die hier Waterboarding machen und als wären wir im Dritten Reich. Und dass die hier wie Euthanasie machen. Ich sage Ihnen, hier geht es rund, hier weinen die Leute. Ich bin so fixiert worden, dass ich noch nicht mal den Notknopf auslösen konnte. Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin total fertig. Die haben mich hier schon fixiert, weil ich meine Medikamente nicht nehmen wollte. Und weißt du sicher, was die machen? Die machen hier auf der Station Psychoterror. Die sind schrecklich hier. Ich will hier raus. Wenn jeder so eingesperrt gewesen wäre wie ich, der wäre depressiv geworden. Das sind Foltermethoden. Ja klar, das ist Terror. Mir geht's, glauben Sie, gestern war meine beste Freundin da und mein Bekannter, der hat sogar beim Herrn Müller angerufen, hat gesagt, bitte machen Sie was. Ich habe zu denen gesagt, wenn ihr mich länger einsperrt, dann könnt ihr die Beerdigung bezahlen, weil ich halte es nicht mehr aus in diesem Zimmer, weil sperren Sie sich mal 12 Tage ein. Guten Tag, Herr Pollmann, hier spricht die Frau Maul, grüße Sie. Ja? Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin total fertig, die haben mich hier schon fixiert, weil ich meine Medikamente nicht nehmen wollte und weißt du sicher, was die machen? Die machen hier auf der Station Psychoterror. Die sind schrecklich hier, ich will hier raus. Ich habe schon, wissen Sie, ich bin hergekommen, um... Ja, genau. Ich habe die Patientenverfügung habe ich gestern Abend um 24 Uhr bei der Frau Neumann abgegeben und dein Name jetzt, Frau Rouhani, war halt Zeuge und die haben die immer noch nicht gelesen. Hallo? Ja, das Valium nehme ich ein bisschen, aber wissen Sie, die geben mir 800 Milligramm, ich tue das ja verstecken, ich nehme nur die Hälfte, die wollen mir 800 Milligramm Seroquel Prolong geben, dann Ergonyl und ich wiege gerade mal 70 Kilo und bin 1,58 Meter groß. Wissen Sie, das ist eine Dosierung wie für einen Elefant. Wie heißen die Personen, die das gemacht haben? Ja, das sind die Pfleger, die hier wohnen, die hier arbeiten. Es gibt im Flur... Wie heißen die? Ja, das Problem ist... ich kann das jetzt nicht, bei uns auf dem Flur gibt es Bilder und dann können wir die ganzen Pfleger abschreiben, die Namen von den Pflegern. Ja. Die Pfleger wollten zum Beispiel vorhin die Schweigepflichtsentbindung nicht entgegennehmen und dann wollen sie mir meine Handys nicht geben. Ja, lass mal. Und dann war es so, dann habe ich bei der Polizei angerufen, dass die vorbeikommt, weil ich habe dann mitgekriegt, Freundin hat angerufen und ich habe schon wo ich hierher gekommen bin, ich bin seit 2 Wochen hier, ich bin freiwillig erst hergekommen. Und dann habe ich Beschluss bekommen und ich habe gesagt, ich muss mit meinen Leuten telefonieren, aber die haben mir die Handys nicht gegeben, also mein Handy nicht. Und wissen Sie, was dann die Polizei gemacht hat? Weil ich wohne in einer guten Nachbarschaft, wo jeder auf den anderen aufpasst. Und die Nachbarschaft hat gedacht, Frau Maul liegt vielleicht tot in der Wohnung. Und dann hat jetzt die Polizei die Tür aufgebrochen und ein neues Schloss reingemacht. Und dann habe ich denen das erzählt und dann sagen die zu mir, das wäre mein Problem. Und dann habe ich gesagt, weil die Schweigepflichtsentbindung, weil ich ganz viele Leute im Bunden habe, der Schweigepflicht, also Rechtsanwalt, Journalist und sonst was, das wollten sie nicht entgegennehmen. Dann die Patientenverfügung wollten sie nicht entgegennehmen. Wollte ich, dass sie das unterschreiben und dann halt auch mit der Tür, weil ich habe das nämlich gesagt, sie müssen mir mein Handy geben, dass ich meine Leute informiere, dass ich hier bin, weil sonst brechen die bestimmt die Wohnung auf. Und da sagt die Frau Weimer, die heißt Weimer, also Weimer wie aus dem Osten halt, sagt, nee, das wird die Polizei nicht machen, die wird bestimmt in jede Klinik anrufen. Ja, aber Polizei hat jetzt gemacht, Polizei hat die Wohnungstür aufgebrochen und hat ein neues Schloss reingemacht und hat aus Zufall eine Telefonnummer von meiner besten Freundin gefunden. Verstehen Sie, wissen Sie, wie teuer das ist? Und dann sagen die, das wäre unser Problem. Und dann war es so, ich unterhalte mich mit meiner Freundin auf Deutsch, auf Türkisch und so. Und dann machen sie uns vorhin an, wir würden hier die Leute verrückt machen. Mhm. Ja, wir wären psychisch krank. Ja, wir wären psychisch. Ja, und ich bin dann halt alleine nochmal zum Herrn Klappert und habe gemeint, wissen Sie was, weil da gibt's einen Patient, der ist immer total am Drehen. Habe ich gemeint, komisch, der wird nicht fixiert und der darf rausgehen und sonst was, aber immer bei mir. Und wenn ich psychisch erkrankt bin, dann kann ich mich doch auch psychisch erkrankt benehmen, weil ich verstehe das ja jetzt nicht, oder? Ja, ich müsste mal Rücksicht nehmen auf die anderen, habe ich gemeint. Entschuldigen Sie mal, ich habe auf Englisch geredet, ich habe teilweise Türkisch und Griechisch geredet und habe bestimmt nicht die Patienten aufgehetzt. Weil ich war einmal nur sauer, nachdem meine beste Freundin angerufen hat und gesagt hat, ja, Tür aufgebrochen, wissen Sie was, wie teuer so eine Tür ist, aufgebrochen mit Einsatz und dann noch ein Schloss. Das sind 1500 Euro. Dann habe ich versucht, die Polizei anzurufen und Polizei hat sich verweigert, hierher zu kommen, dass ich Anzeige machen kann wegen Unterschlagung meiner Handys, weil sie die Handys nicht rausgeben und wegen der Tür. Ich soll dann mal vorbeikommen. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht rauskommen. Ich wollte nicht sagen, dass ich einen Beschluss habe. Habe ich gesagt, ist es zu spät? Ja, dann soll ich kommen irgendwann. Dann habe ich gemeint, ja, irgendwann. Dann haben sich die Täter abgesprochen. Bis dahin sind sie sich einig und dann muss ich das Geld bezahlen. Und sie wissen selber, Gericht und Polizei, das Geld musst du bezahlen. Da ist es egal, ob du eine stattliche Erklärung hast oder nicht. Wissen Sie, das ist unmöglich hier, ich will raus. Und dann war ich fast 12 Tage auf dem Zimmer eingesperrt. Die ersten paar Tage durfte ich 2 Stunden raus. Und dann die letzten paar Tage, wo ich dann gestern gedroht habe, dass ich mich dann umbringe, wenn ich weiter auf dem Zimmer eingesperrt war, war es so, dass ich alle Viertelstunde, also Viertelstunde sagen wir es mal 13.45 Uhr bis 14 Uhr raus durfte. Mehr nicht. War die ganze Zeit nur auf dem Zimmer mit Radio und Dings. Und zwischendurch war ich fixiert, weil ich habe so viele Allergien gegen Neuroleptika, dass ich paradox reagiere. Bin jetzt wieder abhängig von Valium. Wissen Sie, stellen Sie mal vor, ich würde Sie einsperren, 10 oder 12 Tage, da würde doch jeder, weil Sie sagen, ich wäre manisch und jetzt wäre ich depressiv, weil die Manie wäre jetzt weg, weil wenn jeder so eingesperrt gewesen wäre wie ich, der wäre depressiv geworden. Das sind Foltermethoden. Es ist wichtig, dass Sie sich den Namen notieren. Ja. Die Namen der Personen, die solche Dinge machen. Nee, ich habe, Ja, die Patientenverfügung haben Sie hier noch. Eine Namensliste. Ja. Die Namen, sagten Sie ja eben, stehen nee, auf dem Flur. Ich hatte ja im Beisein von Johann gefragt, wer war denn bei der Fixation dabei? Sagt er, obwohl das der Pfleger war, der dabei war, sagt er, er kann sich nicht erinnern. Habe ich gesagt, dann gucken Sie doch bitte in den Unterlagen. Ja, hat er nicht gemacht. Aber Sie wissen, wer das veranlasst hat. Ah ja, der Richter Knell. Wissen Sie, ich mache mit dem Herrn Richter Knell, der gibt noch nicht mal die Hände. Da habe ich zu ihm mal gesagt, zeigen Sie mir doch mal Ihre Hände, ob Sie Waschzwänge haben. Verstehen Sie? Der hat sie nicht mehr alle. Weil bei der Vernehmung, ich habe dann gefragt, weil drinnen steht in dem Beschluss, ich wäre aggressiv gewesen. Und dann habe ich den Herrn Klappert gefragt, gegen wen war ich aggressiv, weil ich wollte mich entlassen, weil ich bin ja freiwillig. Das war abends der AVD. Der AVD saß auf der rechten Seite und auf der linken Seite saß dieser Herr Klappert. Und dann sagt der AVD, sind Sie denn aggressiv? Und dann habe ich gemeint, wissen Sie was, wenn ich aggressiv wäre, dann würde ich die Schere, die da vorne liegt, nehmen und Sie beide abstechen. Und das tue ich doch gerade nicht. Das war ein Beispiel, dass er merkt, wenn ich was machen wollte, dass auf jeden Fall genug Schreibutensilien da liegen, dass ich den beiden was antue. Und aufgrund dessen sagte er, Klappert vorhin, ja, da würde ja jeder Angst kriegen. Und da habe ich gemeint, ist ja komisch, dass ich mich 1,5 Stunden mit dem AVD unterhalten habe. Weil wenn ich wirklich so aggressiv gewesen bin, dann hätte er mir ja Medikamente geben müssen oder mich fixieren müssen. Ich möchte was anderes wissen. Was ist passiert zwischen dem Zeitpunkt, wo wir vorhin telefoniert haben, bis jetzt? Ja, Partyalarm. Ich gebe Ihnen jetzt Ihre Bekannte. Ja. Bohani, entschuldige, ich kann doch dieses das Türkische nicht so, es hat nichts Böses. Erklär's, Reni. Erklär ihm alles, was jetzt bis jetzt passiert ist, weil ich rauche jetzt eine, ich bin fertig. Weil wenn ich jetzt nicht meine Medikamente nehme, dann habe ich morgen wieder Zimmeraufenthalt und darf bestimmt wieder fixiert werden oder sonst was. Also ich würde mich an Ihrer Stelle so entscheiden, dass ich die Giftstoffe nicht einnehme ja. und stattdessen auf dem Zimmer sitze. Ja, aber was im Zimmer werde ich wahnsinnig. Da habe ich Selbstmordgedanken. Wenn Sie 12 Tage im Zimmer eingesperrt sind, dann kriegst du Selbstmordgedanken. Mhm. Seien Sie mal 12 Tage eingesperrt alleine. Es gibt ja Menschen, die jahrelang sowas durchmachen mussten. Ja, das ist Folter. Und bei Ihnen sind es ja nur noch ein paar Wochen bis zur Entlassung, hoffe ich ja. Ja, 2. Oktober erst. Ja. Das ist lange Zeit, wenn das so weiterläuft wie jetzt. Aber Sie empfinden das alles nicht als Heilung, sondern als Folter. Ja, klar finde ich das als Folter. Mir geht's, meine beste Freundin war da, die hat gesagt, Jasmin, wie siehst du denn aus? Mein Freund sagt auch, weil ich die ganze Zeit am Heulen bin, da habe ich eben gerade zu ihm gesagt, weißt du, ich bin nicht mehr die Frau, die du kennengelernt hast. Ich würde am liebsten flüchten, ich will heim. Wissen Sie, was ich meine? Und wenn ich zur Nachbar gehe und mir Geld bettel, weil ich bin eigentlich hergekommen, weil ich kein Geld mehr hatte, weil ich ja wegen meiner Tochter, die sie mir ja weggenommen haben aufgrund meiner psychischen Erkrankung, was ja eigentlich nur die Folge war, weil meine Mutter ja ermordet worden ist und ich als Nebenkläger aufgetreten bin. Ich bin selber gelernte Heimerzieherin. Ich habe die Heimerzieherin mit 2 geschafft. Ich habe im Friedrich-Naumann-Haus gearbeitet, im Don Bosco-Haus gearbeitet, im Dienst katholischer Frauen und alles. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp, weil wegen Notarsachen, ich habe ihr das auch gesagt, der Reni, Sie können zum Pfarrer gehen und dann kann der Pfarrer, Sie müssen das Original zeigen, macht der Stempel drauf. So habe ich früher meine Zeugnisse beglaubigen lassen. Dann brauchen Sie keinen Notar. Dann kostet Sie das nichts, wenn Sie zum Pfarrer gehen. Weil der darf das beglaubigen. Mhm. Also als kleiner, ja, das ist jetzt ein Tipp, um Geld zu sparen. Für Leute, die kein Geld haben für Notar. Ja, das ich kenne den Trick. Ja, ist gut, ist doch ein guter Tipp, oder? Ich möchte mal mit der Frau Rani sprechen. Ja, ich gehe jetzt Zigarette rauchen, ich muss runterkommen. Ich werde zwar jetzt ein bisschen Valium nehmen und ich werde auch die 400 Seroquellen nehmen, aber den Rest werde ich nicht. Ja, was mache ich denn, wenn die dann jetzt den AVD rufen und mich dann fesseln und dann wieder das Zeug, das Haldol holen? Die Polizei kommt hier nicht her. Ich werde sie anrufen. Die Polizei? Ja, sicher. Ja, reden Sie mit der Kurani. Wir waren die ganze Zeit ruhig, alles. Wir haben sogar stillgesessen. Wir haben gar keinen hier aufgehetzt oder irgendwie jemanden angesprochen. Wie heißt das Haus, wo Sie sind? Haus 8. Die Straße? Ja, Licherstraße 106. Ja. Und dann halt, die Zentrale ist 4030. Da meldet sich die Vitus-Klinik und da können Sie sich verbinden lassen mit dem Stationszimmer, wie auch E-Mail und alles. Ist er auch auf meiner Schweigepflichtbindung dabei? Ja, ich habe auch. Ich habe Faxe an Sie gesendet. Haben Sie die bekommen? Nee, die habe ich nicht bekommen. Aber ich habe eine Schweigepflichtbindung gemacht, dass Sie sogar in meine Krankenakte reingucken können. Ich habe Rani entbunden. Ja. Hat der Herr Vollmann nicht was verschickt? Nee, weiß ich nicht. Er will mit dir reden. Er will mit dir reden. Ich rauche hier. Herr Vollmann, haben ja. Sie etwas verschickt? Mit dem Mund mehr ans Telefon. Haben Sie etwas verschickt hier? Eine Schweigepflichtsentbindung per Fax und einmal psychisch Krankengesetz. Also als ich gegangen bin zu fragen, ob ich etwas bekommen habe, Sie haben mir gesagt, dass Herr Palmer hat ja einfach selber haben die mir gesagt. Herr Palmer hat nichts geschickt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie vernichtet haben, was Sie verschickt haben. Muss mal gucken, ob was zurückgekommen ist. Ich kann jetzt nochmal gehen und fragen, um wie viel Uhr ungefähr haben Sie das verschickt? Moment, ich kann es gleich sagen. So, das wurde erfolgreich übertragen 19.04 Uhr. Aha, okay. Und das andere 19 Uhr. Also müssen Sie es längst bekommen haben. Aha, okay. Ich werde fragen. Wenn nicht, dann haben Sie es zernichtet. Jetzt möchte ich wissen, was passiert ist. Soll ich gehen und fragen? Nein, ich möchte wissen, was eben geschehen ist zwischen diesen Telefonaten. Eben. Ist ja so, dass ich jetzt zwischendurch... Mit dem Mund immer ans Telefon. Zwischendurch ist es so, dass ich auch Frau Schunin hier telefoniert hat. Überall hat sie telefoniert und es wurde ihr gesagt, dass keiner hierher weiß, dass ich eine Patientenverfügung habe. Mhm. Keiner weiß hier. Und das ist nicht die Wahrheit. Danach bin ich ja nach dem Gespräch mit Frau Schunin überall gegangen. Und dann habe ich es nochmal gezeigt. Ich habe gesagt, bitte machen Sie eine Kopie. Sie haben mir gesagt, wir werden das nicht nehmen. Zeigen Sie es bitte am Montag. Und danach, ein wenig so eine richtig eine gegen 19 Uhr, das war, der Pfleger, wir waren auf die Terrasse, und auf einmal der Pfleger kam und da hat uns angegriffen, denn eine Patientin war ja sehr richtig aufgeregt, warum wir gehen und telefonieren, hierher kommen, telefonieren wir mit Menschen. Und dass sie Angst hat von Polizei, denn die ist, ihren Namen habe ich ja auch nicht richtig gelernt, diese Frau jetzt, die mit ihnen gesprochen hat, wie hieß sie, die Frau Maul. Jasmin Maul. Ja, Jasmin Maul. Und sie hat richtig nur so eine, so wie ich es jetzt spreche, da hat sie auch mit der Polizei gesprochen und dafür die Sache, was mit ihr heute passiert. Und auch mit der Feuerwehr, aber ganz leise, so wie ich jetzt spreche. Und auf einmal kam danach dieser Krankenpfleger, Herr Klappert, und er sagte uns, weißt ihr, an mir und an ihr, ihr seid psychisch krank. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr, das, was Sie jetzt gesagt haben, bitte am Papier mit Unterschrift. Und da hat er hochgesprungen von dem Stuhl, so wie er saß. Und er sagte, Das würde ich nicht tun. Aber das mündlich, was ich gesagt habe, gilt. Sonne in seinem Sinn, jetzt das Wort erinnere ich mich nicht. Das ist die Wahrheit, das ist psychisch krank sind. Dann habe ich sofort telefoniert mit meiner Tochter und mit der Herr Zari und auf einmal nichts. Und jetzt ist jemand gekommen von den Krankenpflegern und sagte mir, Frau Rohan, die Medikamente. Da habe ich nochmal gezeigt, die Patienten verfügen danach ein wenig später an die Frau und sagte, ja, okay, ja. Sie kapitulieren, man soll richtig immer da sein, immer Nein sagen, und obwohl es ist eine richtig eine Terror. Was ist es? Terror, psychische Terror, körperlicher Terror. Ja, Terror. Und hier heißt eine psychische, eine Körperverletzung, das ist unvorstellbar, wie man mit der Menschheit, mit den Menschen umgehen. Ist doch egal, ob er krank ist oder sich gesund schreibt und hier bleibt. Man ist richtig nur sprachlos. Ich wollte ihn wieder bedanken. Und für heute passiert mir nichts. Also, ich habe nur diese Angst, dass es um 4, 5 Uhr, Gott weiß, dass sie kommen, auf einmal man ist fixiert. Diese Angst existiert noch in mir. Das heißt, die kommen einfach von hinten auf eine Person zu und fangen an, die Person zu fesseln? Ja, das passiert einfach auf einmal, wenn man sagt, nein, ich will keine Medikamente, so wie man sitzt. Die besprechen es irgendwo in einem geschlossenen Zimmer und auf einmal, so wie viele Menschen sie sind, kommen, greifen dich mit Gewalt, schleppen sie dich, ist doch egal, am Füße, am Hals, am Haar. An den Haaren? Ja, natürlich auch. Was ich erlebt habe mit diesen 7 Menschen im 2009, und zwar, den ich zu Karate gehe, mein Körper ist richtig nicht ganz ausgebildet. Und das ist schwer, mich auf dem Boden zu. Oder einfach mich, wenn ich mich irgendwo etwas anfasse, so ein Möbel oder etwas, das ganze Möbel geht auf dem Sofa mit mir. Den ganzen Möbel, wo da war auf dem Boden 7 Menschen mit Gewalt. Und an die Füße, an Haar, am Hals, an die Hände, wo er greifen könnte, am Bett fixiert, bespritzt und dann, ja, und dann, die Allergie habe, müssen. Man ist am Ersticken. Man ist einfach am Ende. Es ist nur diese große Kontrolle, mindestens bei mir ist es diese große Kontrolle an meinem ganzen Körper, an diese ganze Gewalt und zusammen mit dem Training, die ich mache. Trotzdem, es ist so eine Schmerzhaft. Ich weiß es nicht, bei den älteren Menschen kann ich mir doch vorstellen, dass sie sich ersticken da. Und ich glaube, bei denen geht rucki-zucki das. So erkennt man, so machen der Mensch, so erkennt man, dass er krank ist. Wenn man fixiert ist, wenn man mit Gewalt gepumpt, gespritzt ist, danach, das ist diese Perversität, du bist krank. Du sollst zugeben, dass du krank bist. Wenn du nimmst die Medikamente, bist du krank. Wenn du es nicht zugibst, dann und sagst, ich bin gesund, möchte keine Medikamente, ist ja das diese Perversität. Mit der Gewalt auf dem Bett fixiert, bespritzt, die Tür zu. Bei mir mindestens war, ich leide noch natürlich noch, ich gebe zu, ich leide noch natürlich an diese Ängste, am Ersticken und die Erinnerungen an Erstickung. Und es ist nur, dass man probiert, dass man zu kontrollieren, denn das, diese ganze danach ist eine furchtbar. Ich möchte sie auch nicht so belasten. Ich melde mich später wieder. Okay, danke. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Also, hier ist richtig ein Folterzeller, ein kleiner Folterzeller mit ein paar Hierzimmern. Und zwar, sie werden per Post etwas bekommen. Und da in diese Blätter sind diese Folterreihe von den Menschen geschrieben. Sie werden das per Post, also mit über Gegenschrift das bekommen. Also in einer Woche denke ich, dass wird es getan. Also hierher die Pfleger, sie sind erst ganz unhöflich. Und danach schreien die an die Patienten, wenn es um eine Meinung geht, dass die Patienten seine Meinung sagen. Danach, sie sind eigentlich mit einer Fixierung danach bedroht. Und es ist so, dass die letzten zwei Wochen eine Frau ist in 12 Tage 5-mal fixiert und ihre Zimmer 12 Tage war sie gesperrt und keiner hierher von den anderen Patienten hat es irgendwo mit Polizei gesprochen. Sie hat auch geschrien, dass jemand geht und mit Polizei spricht und das ist nicht korrekt hier, was mit dir tun. Und dann die Patienten, also diese sogenannten Kranken, die haben richtig so eine Angst zu sprechen, obwohl sie selber verstehen, dass es etwas hier nicht stimmt. Sie wissen nicht, dass es eine Patientenverfügung erst gibt und das Gegenteil von Patientenverfügung und etwas anderes. An diesem Telefon, die ich jetzt gerade sitze, man kann von hierher nirgendwo telefonieren und es gibt kein 110 und kein 112. Es gibt keine Linie für irgendein Rechtsanwalt. Wenn man sich weigert für die Medikamente, denn diese Fixierung ist ja von dieser Frau, ist ja, denn sie sich geweigert hat, die Medikamente zu nehmen, denn sie hat Verstand in 3 Tagen, dass es nicht korrekt hier ist, was sie mit ihr tun. Und sie wollte gehen. Und wenn sie gehen wollten, die Medikamente nicht weiternehmen wollten, dann haben sie sie insgesamt 12 Tage im Zimmer 5-mal fixiert, jedes Mal 2 Tage fixiert. Insgesamt, so habe ich verstanden, gegen 10 Tage war sie fixiert. Und die Handy haben ihr genommen. Und also dann habe ich ihr doch diese Sachen, ich habe ja auch diese Sachen, so wie ihr mir das Ganze beigebracht haben, für die Patientenverfügung. Gestern um 12 Uhr am Abend hat sie die Patientenverfügung selber geschrieben und auch abgegeben. Und die Krankenpfleger in die Nacht, ich habe auch ihren Namen, sie wollte das nicht nehmen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, bitte nehmen Sie das. Ja, und dann lesen Sie es dann. Ich bin ja eine Zeugin. Danach, sie hat ja jetzt Jasmin heißt dieses Mädchen. Und die eigentlich diese Rechtsanwalt, sie hat eine lange Beziehung mit so einer, nicht Beziehung, sondern eine Bekanntschaft mit dem Rechtsanwalt und ich habe selber mit ihm gesprochen. Ich weiß es nicht, ich denke, dass er weiß nicht für die Patientenverfügung, aber sie hatte keinen Kontakt überhaupt, nicht mit dem Rechtsanwalt. Gestern habe ich doch Ihnen gesagt, dass ich eine Frau höre, dass sich beschwert, dass sie kein Rechter für einen Rechtsanwalt hat, ja, erinnern Sie sich. Und da habe ich, so wie Sie mir gesagt haben, da habe ich hierher mit den allen gesprochen. Und heute haben Sie sich irgendwie die Menschen vertrauen zu sprechen. Und zwar vor halber Stunde danach haben sich insgesamt, also ich beschwere mich auch, es ist so, denn wenn man auf die Toilette geht, es hat man so eine Blasenentzündung, der eine hat eine Blasenentzündung. Und zwar, das andere Mädchen hat einen Durchfall. Und Jasmin und ich, es ist so, dass man hat diese ständige Unterdrückung an dem dicken Darm, richtig, eine schmerzhaft. Und wenn man an denen sagt, wissen Sie, machen Sie mindestens, wenn die Putzfrau ist korrekt, sie macht das und sogar bleibt so, weit ich verstanden habe, sie ist eine Türkin. Ich habe auch mit ihr auf Türkisch gesprochen. Und sie sagte mir, ich bleibe sogar eine Überstunde sogar, habe ich das letzte Mal und dieses Mal habe ich extra Sachen gemacht, die mir überhaupt nicht angeht, um Ecken und Dinge, weil es ist ja richtig ein Stink drin. Man kann überhaupt gar keine Luft, also seit 2 Tagen habe ich umständiges Kopfschmerz erst von diesen Sachen, die sowieso sind da ganz schmerzhaft. Diese Luft, die im Zimmer nicht hat. Ich könnte auch gestern Abend mit der Polizei sprechen. Wissen Sie, ich hatte richtig ein Glück, ein Polizei, der nicht involviert ist. Ich habe ihm erklärt, was sie mit mir gemacht haben, seine Kollegen und die vom Dienst. Und er hat sich auch gewundert. Die wissen nicht, dass es so eine Patientenverfügung gibt und dass es strafbar ist, jemanden von zu Hause so zu einfach zu entführen. Diese Patenrecht gibt's nicht mehr. Und die zwei Polizei, die wussten, dass es eine Patientenverfügung gibt und der eine Auge haben sie aufgemacht und die andere zu. Also einmal für mich so, einmal für den Rest. Also die waren involviert in die Geschichte. Es ist gut bei mir und das ist jetzt richtig, dann habe ich zwei Menschen, die mich hierher besuchen, und zwar dieser gute Freund von mir, der Herr Zari, der ist in die Patientenverfügung als Betreuer, so wie meine Tochter. Und sie kamen zu mir, jetzt also seit gestern haben sie mich nicht mehr, also das letzte Mal, die ich ihnen gesagt habe, seitdem keiner kommt, mich für Medikamente zu sprechen. Ich bin sowieso, oder mich zu fragen oder nur einmal bestimmt war, nur für mein, dass sie mich, mein Blut, dass sie mir den Puls auch zuhören. Ich habe es auch nicht erlaubt. Und es ist sowieso, man kann auch eine Pilze schleppen, eine furchtbar. Wissen Sie, es ist so, dass ich habe eine Störung. Das Bild sieht ganz gut aus. Gibt jemand, der verhört, was ich spreche mit Ihnen? Deshalb ich werde etwas anderes sprechen, Herr Vollmann. Es ist so, dass ich auch mit der Frau Schöning gesprochen habe. Und die Frau Schöning, ich habe mit ihrem Sohn gesprochen. Und der Herr Marbachau hat mit mir telefoniert. Ist ja so, dass bei dem Kommission gegen Verstoß, da wurde mir jetzt auch der Herr Marbach, gibt eine große Bewegung und Spionage. Moment, es ist so, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wenn ich das verschicken werde. Okay, das ist auch egal, denke ich. Es ist so, hier steht bei mir die Jasmin. Bei mir jetzt, das ist eigentlich zwei Menschen, die kommen und dann werden wir am Montag kommt der Herr Müller und dann sehen wir, wird es gemacht. Trotzdem, ich habe eine Bitte. Können Sie mit Jasmin sprechen? Ja. Sonja wird jetzt gerade fixiert. Sonja. Sonja, die mit den kurzen Haaren. Warum? Ja, fragen Sie doch mal. Also, es gibt auch eine Frau, die gerade fixiert haben und die Menschen haben Angst vor Fixieren hier. Hier ist mein Sprich, kannst du? Nee, kann ich morgen. Dann bin ich konzentriert. Ich habe jetzt wieder 10 Gramm Milligramm Valium in mir. Kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Ich muss kein. Der Herr Vollmann sagte, das ist einfach keine Sorge. Bitte sprich. Bitte sprich. Ja, hallo, Kussi. Ich habe jetzt leider 10 Milligramm Intus und passen Sie auf, die Krankenschwester, die sitzt, die ist gerade neben uns und hört gerade mit, was wir telefonieren. Die ist total neugierig, weil ich habe nämlich der Krankenschwester gesagt, sie soll das mal im Dings veröffentlichen und die haben mir sogar das Kind weggenommen, weil ich bin gelernte Erzieherin im Heimbereich und haben mir das Kind nach drei Tagen weggenommen und behaupten die ganze Zeit, ich wäre manisch-depressiv, haben mich 12 Tage auf dem Zimmer eingeschlossen, haben mich 4 Tage, einmal 2 Tage, dann wieder 2 Tage fixiert, obwohl ich einen Kaiserschnitt habe, und geben mir Medikamente. Ich tue die Hälfte nicht schlucken, weil wenn ich die ganzen Medikamente nehmen würde, dann könnte ich überhaupt nicht mehr mit ihnen reden. Sie können ihre Freundin fragen, dass ich gestern Abend schon wieder Sprachschwierigkeiten habe. Ich bin jetzt schon süchtig nach dem Valium. Ich sage Ihnen, hier geht es rund, hier weinen die Leute. Ich bin so fixiert worden, dass ich noch nicht mal den Notknopf auslösen konnte. Und mein Kind ist am 13.05 auf die Welt gekommen. Und man darf ja eigentlich dann nur im Sitzen, wissen Sie, abführen. Ja, ja. Man darf nur, wenn mein ausländischer Mitbürger, dass der reinkommt. Man darf ja nur im Sitzen dann abführen. Und die haben mich 3 Stunden warten lassen mit Schmerzen. Weil wenn ich am 13.05. in Wunden habe per Kaiserschnitt, dürfen sie gar nicht im Liegen. Die haben mich über, ja, bald 30 Stunden fixiert. Die haben mir verboten, Rechtsanwalt anzurufen. Dann habe ich heute Morgen vergessen, ich habe Handyzeiten. Ich habe heute Morgen vergessen, diese Handyzeit dann zu kriegen. Also ich kriege mein Handy 2-mal am Tag für 15 Minuten. Habe eben gerade die Schwester, die so neugierig war. Geh mal vorne hin, falls das ist. Mein türkischer Mitbürger, dass der reinkommt. Ja, geh. Und dann haben mir verboten, meinen Rechtsanwalt anzurufen, haben mir verboten, die Polizei anzurufen, haben behauptet, ich habe Widersprüche eingeleitet, haben behauptet, ich hätte Leute bedroht oder Leute hätten mich bedroht. Und das habe ich wirklich nicht gemacht. Weil ich muss Ihnen sagen, ich bin halt psychisch erkrankt dadurch, dass meine Mutter 1994 ermordet worden ist. Vielleicht können Sie sich an den Fall noch erinnern. 1994 in der Frankfurter Straße und 7 Jahre später haben sie dann den Täter gefasst. Ich war Nebenklägerin und da bin ich daraufhin dann psychisch erkrankt. Ich habe angeblich Borderline, ich habe eine bipolare Störung, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, ich habe Magersucht, ich habe ADHS. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Der neue Bürgermeister aus Heuchelheim, für den habe ich mit dem zusammen den Wahlkampf gemacht. Wissen Sie, den Wahlkampf, dass der Bürgermeister Herr Steitz die Wahlen gewinnt. Da habe ich den seinen DKW-Account gemacht und alles. Und Sie glauben doch nicht, dass ein Bürger, der ist jetzt neu, der neue Bürgermeister, der tut doch nicht seine politische Karriere aufs Spiel setzen, wenn er denken würde, ich wäre bekloppt. Oder? Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Und ich habe meine Betreuerin nur bekommen, weil mein Ex-Mann, letztes Jahr, ich habe mich von dem getrennt, ich hatte eine ganz schlimme Ehe, der ist einfach aufs Gericht gegangen. Und die haben mir bis heute nicht gesagt, was der auf Gericht, ich habe es jetzt eingeleitet mit Schriftverkehr. Leute, ich muss telefonieren. Und ich hab dann, bleib hier, gell? Mein Ex-Mann ist aufs Gericht gegangen, hat Wunder weiß, was ich wohl behauptet. So nach dem Motto, ich würde ihn stalken und sonst was. Und daraufhin hatte ich dann letztes Jahr auch wieder eine Zwangseinweisung. Ich hab abends schon in Züge, ich bin jetzt bei 50 Milligramm Valium, ich soll 800 Milligramm Seroquel Prolong nehmen und dann Ergonyl, da sagen sie mir nicht, wie viel Ergonyl ist. Die pumpen mich voll von vorne bis hinten. Herr Bollmann, ich sehe, das ist richtig. Ja, es wird... Furchtbar. Warte mal, hol mal den türkischen Mitbürger. Fidula? Ja, der Fidula ist länger hier. Aber das ist ein Bekannter von mir. Wie oft wird jemand gefesselt hier in der Woche? Was meinst du? Wie oft? Ja, die rufen auch nicht mal ein AVD hier an, wenn du Probleme hast. Sonja, ich telefoniere hier mit jemandem, wo es wichtig ist. Wie oft wird jemand fixiert? Wie oft in der Woche? Oder alle 14 Tage nur? Gib mal eine konkrete Antwort. Wie lang warst du fixiert? Von wann bis wann? Du warst 4 Tage fixiert, gell? 2,5 Tage. 2,5 Tage, warum? Weißt du nicht. Willst du mal mit jemandem kurz telefonieren und das erzählen? Die Frau weiß noch nicht mal, warum sie fixiert war. Hier wird mir gedroht, auch wenn ich meine Medikamente nicht nehme. Ja, und wenn ich nicht auf mein Zimmer gehe, ich war 12 Tage im Zimmer eingesperrt und durfte nur, die ersten 2 Tage war es so, 2 Stunden raus. Die Neugierige ist wieder da. Und dann habe ich es durchgeboxt, dass ich dann Viertelstunde vor der Stunde raus darf. Das ging 10 Tage, bis ich dann überall rum telefoniert habe und sogar meinem Rechtsanwalt gedroht habe, wenn das so weitergeht, bringe ich mich um in diesem Zimmer, weil in diesem Zimmer war ich alleine, nur mit einem Radio und mit ein paar Büchern. Würden Sie jetzt, wenn Sie 10 Tage oder 12 Tage eingesperrt sind und einfach nur in einer Viertelstunde raus können, würden Sie normal bleiben? Nein, das bleibt keiner. Ich habe schon zu einer Freundin hat zu mir gesagt, man muss hier verrückt werden, um hier reinzupassen. Und die haben halt dann mal einen Beschluss gemacht, weil ich habe halt Allergien gegen, also ich wirke paradox. Also das Einzige, was ich glaube, ist, dass ich ADHS habe mit einer Hochbegabung. Aber die verstehen das nicht, dass ich ADHS habe mit einer Hochbegabung. Ich hatte schon mit 8 Jahren, oder beziehungsweise ich habe mit 6 Jahren aus Langeweile den Börsenkurs gelesen. Ich kann mir zwar vielleicht nicht die Schuhe binden, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben im Stern-TV mit dem Jungen, der so hochbegabt ist. So bin ich. Also ich lerne ganz schnell und wissen Sie, ich lerne jeden Unsinn. Hauptsache ich lerne. Ich habe vielleicht in meinem Leben gerade mal 5 Romane gelesen. Ich lese juristische Bücher, ich lese medizinische Bücher und alles. Ja, und das Telefon. Ja, und man darf hier nicht mal man darf die Polizei nicht anrufen. Und dann war ich so fixiert. Gott sei Dank hatte ich mir so wie so ein Dutt, wissen Sie, die Haare so zusammengewürfelt auf den Kopf, dass ich damit den Notruf auslösen kann, dass jemand kommt mit dem Schieber, dass ich dann auf den Schieber machen kann. Und dieses Ding, wo ich jetzt liege, da hat ein Bekannter, der war auf der Dings, der hat erst gedacht, ich hätte dran rumgefummelt. Das ist so abgeklebt mit ganz normalen Klebestreifen. Da kannst du dir einen Schlag holen. Die haben einen weggeschoben, dass man nicht permanent klingelt. Und haben mir verboten mit meinem Rechtsanwalt. Ihre Bekannte fragt mich, ja, warum weiß der Herr Müller das? Ich so, ja, weil ich nicht telefonieren darf. Ich habe mit Freunden telefoniert. Ich habe mit meinen Freunden telefoniert. Die haben gesagt, Jasmin, wenn du dich nicht bald in 2 Teiltagen angerufen hättest, dann hätten mir die Wohnung aufgebrochen, weil sie gedacht haben, du hast dich schon umgebracht. Weil ich nicht telefonieren durfte. Die sperren mir mein Handy weg. Weil es wäre alles reizüberflutend für mich. Dürfen die mir mein Handy wegnehmen oder nicht? Ich darf von 11:15 Uhr telefonieren und von 15:15 Uhr telefonieren. Nur eine halbe Stunde und in der halben Stunde muss ich mal meinen Rechtsanwalt anrufen oder sonst was. Da kann ich noch nicht mal einer Freundin eine SMS schreiben oder mal kurz mich bei denen melden. Wie wollen Sie denn in einer halben Stunde alles durch? Oder wo ich da eingesperrt war in dem Zimmer. Ich war wirklich so weit, dass ich gesagt habe zu meinem Rechtsanwalt, ich bringe mich jetzt um, jetzt reicht's mir. Ich kann nicht mehr. Ich habe dann einen Abend habe ich gesagt, wissen Sie, ich will wenigstens mal eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Ja, dann werden Sie jetzt fixiert. Werden Sie fixiert, wenn Sie nicht. Und dann habe ich den nächsten Tag gesagt, es muss anders da laufen. Ja, heute läuft es wieder so, dass Sie haben doch, weil ich gesagt habe, das ist noch nicht mal im Gefängnis, so im Gefängnis habe ich 3 Stunden Ausgang. Ja, dann sagte der eine Arzt dann zu mir, ja, wenn man das alles zusammenrechnet, haben Sie doch 3 Stunden Ausgang. Warum darf ich jetzt nicht telefonieren, Frau Weber? Nee, ich telefoniere nicht den ganzen Tag. Wie lange telefonieren wir jetzt? Ja, Seit 7, 8 Minuten telefonieren. Ja, sie hat erst telefoniert und jetzt telefoniert. Die Frau Weimer sagt gerade, ich darf nicht mehr mit Ihnen telefonieren. Können Sie sich den Namen bitte merken? Ja, ich muss jetzt auflegen. Hören Sie, ich muss auflegen. Ja, also super, ich muss jetzt auflegen. Ja, okay. Nee, jetzt ist es so, dass sie eigentlich hierher, ich sehe, dass die hierher ist eine Folterzelle. Ich habe, was ich verstanden habe, ist ja, dass diese Dr. Bonat, ich war ja bei ihr 3 Jahre, mit Zwang ging ich jeden Monat zum Gespräch, und diese Station 8 ist so gedacht, dass hierher schleppen die Menschen, zusammen mit dem Herr Reuling, es gibt noch einen Richter, und hier bringen die, diese sogenannte Patienten, machen die krank und verteilen sie danach weiter. Also machen die das Geld. Das ist illegal hierher, das Ganze. Mit Zwängen, mit bösen Wörtern. Draußen gibt es Sonne, man soll im Zimmer gehen. Draußen gibt es Sonne, Sonne ist gesund für ein Kranke, sogenannte. Und danach kommen, und wenn keine Zeuge gibt, wenn die Gäste sind weg, danach sind sie so frisch. Die alle, ach, eine Vorspeise hier, Herr Pollmer. Ich weiß nicht, ich bitte, das ist richtig, irgendwann. Weil es jetzt gegangen? Ha? Weil es ist gegangen. Ja, ja, sie hat das, und das, ich weiß es nicht. Ja, ist bestimmt der Druck gesetzt. Ja, ja. Sind Sie noch da, Herr Pollmer? Ja. Okay. Ich weiß es nicht, ich habe 24 Stunden Verbindung hier mit meinem Handy, mit meiner Tochter. Herr Pollmann, ich habe eigentlich meine innerliche Angst als Mensch, nicht als Kranke oder Gesunde, als einfach als Mensch. Wenn Sie mich hierher auf einmal, denn Sie tun das, Sie sprechen es und auf einmal... Man ist fixiert. Ich habe Angst, entweder ich brenne oder wegen der Allergie, die ich habe, dass ich dieses Mal richtig ersticke. Wie ist dein Nachname? Maul. M-A-U-E-L. Maul. M wie Martha, A wie Anton, U wie Ulrich, L wie... Bist du aus Gießen? Aus Frankfurt? 21. Moment, Herr Pollmann, können Sie das hören? Moment, langsam bitte. Wann bist du geboren? 21. März 72. Und das, was mit meiner Mutter passiert ist, war 1994. Das, was mit Ihrer Mutter passiert ist, sie ist im 1904. 90? 1. Januar. 1. Januar. Und zwar in der Frankfurter Straße beim Lili Kino. Und zwar auf die Frankfurter Straße auf die? Lili Kino. Es ist so, dass sie eigentlich verstecken diese Rechte. Die sagen nicht, dass es Patienten... Nein, ich muss sagen, Moment. Jasmin, ich bitte dich, der Herr Pollmann fragt mich etwas. Ja. Danke. Nein, bleib hier, vielleicht brauche ich dich für eine Antwort, die an Herr Pollmann geben soll. Ja, aber denn sie freiwillig gehen wollte, danach haben sie sie mit Zwang hierher fixiert und Medikamente gepumpt danach, gespritzt. Es war so an dem Tag, dass ich Zahnschmerzen hatte. Komm bitte, sprich allein, und zwar langsam. Okay? Einfach langsam. Passen Sie auf, und zwar, wo ich die richterliche Verfügung bekommen habe, habe ich in der Nacht Zahnschmerzen gehabt. Die haben mir keine Medikamentation gegeben für die Zahnschmerzen. Ich habe nur eine Stunde geschlafen. Und dann hatten die mir aber Psychopharmaka gegeben, dass ich gar nicht den Verlauf dieser Verhandlung mit dem Richter und alles kapiert habe. Und wie wollte ich sagen, das, was mit meiner Mutter passiert ist, war 1994, die habe ich tot in der Wohnung gefunden. Das war ein ganz großer Prozess in Gießen. Und der Täter ist geschnappt worden 1998 oder 97. Und aufgrund dessen bin ich dann psychisch erkrankt, weil meine Mutter ermordet worden ist. Ich habe einen richterlichen Beschluss bis zum 2. Oktober. Ja, steht drauf. Nee, das habe ich jetzt schon durchgekriegt, weil ich Widerspruch eingelegt habe. Fixieren dürfen Sie mich jetzt nicht mehr. Das ist durchgedrungen. Aber dass ich bis zum 2. Oktober hier bleiben muss, weil ich ja über den Strich, beziehungsweise weil ich manisch bin. Sie merken ja, dass ich manisch spreche. Nein, kennen Sie aus Gießen, dann gibt's doch diese Sprache manisch. Dieses manische, diese asoziale Sprache. Dann sage ich immer, ich bin manisch, ich spreche diese asoziale Sprache. Ich mache immer so harte Witze. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich ja für das Kind so viel Postverkehr gehabt habe. Und wissen Sie, ein Brief kostet 45 Cent. Und ich lebe von Grundsicherung und von Rente. Und wie soll ich das machen, wenn ich 2, 3 Briefe rausschicke? Ich habe zuletzt dann selber jeden Tag meine Briefe, weil ich kein Geld mehr hatte, ausfahren müssen mit dem Fahrrad zu meinem Rechtsanwalt und sowas, weil ich das ja gelernt habe im Dienst als Erzieherin, auch ausfahren müssen ans Jugendamt, musste Toner kaufen für meinen Computer und so Sachen. Und ja, und es war halt so, ich hatte nur noch 2 Euro. Tja, wo hätte ich denn was zu essen kriegen können? Also das Erziehungsgutachten hat der Herr Hahn geschrieben. Der hat geschrieben, dass ich erziehungsfähig bin mit Einschränkungen. Ich weiß nicht, wer da... Wissen Sie, ich war so zugedopt von den Medikamenten. Und mein Verfahrenspfleger, ich tue jetzt den Herrn Müller ja selber bezahlen. Mein Verfahrenspfleger ist gleichzeitig Betreuer und Verfahrenspfleger. Das geht doch nicht. Dass der mich nicht aus der Betreuerschaft holt, ist doch klar, wenn der selber Betreuer ist. Wenn Sie wirklich Jura studiert haben, dann machen Sie doch nicht, wenn Sie Jura richtig studiert haben, wie der Herr Müller, den ich empfohlen habe, dann machen Sie doch lieber richtige Prozesse, da verdienen Sie doch mehr als 45 Euro. Meine Betreuerin wusste noch nicht mal, dass ich eine Erzieherausbildung habe und dass ich teilweise Türkisch verstehe und dass ich nur... Ja, weil es war so, ich wollte nachts halt gehen, weil hier war ein Konflikt zwischen Patienten, der Stress gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, nee, also da ich gehe doch nicht ins Krankenhaus, wo sich die Leute dann schlagen. Und dann kam der AVD ganz, ganz spät, erst um 12:30. Und dann wollte ich, weil ich kein Geld hatte, nicht von hier aus nach Wisseck laufen, weil ich Angst hatte, wäre ich mal an dem Tag gegangen. Und nächsten Tag war dann so, hat Ärztin gesagt, nee, Sie sind manisch. Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich so viele Medikamente in mir hatte. Ich weiß, ich frag mal. Ja, warten Sie mal, ich habe eine Frage. Wer hat mich denn begutachtet bei der Einleitung, dass ich hier war? Dass ich hier bin, das wissen Sie auch nicht. Können Sie in den Unterlagen nachgucken? Können Sie in den Unterlagen nachgucken, dass ich weiß, weil es muss ja einer mich begutachtet haben, dass ich hier bin. Ja, aber das darf ich. Und es darf auch ein Fax rausgesendet werden. Wie, keine Ahnung. Ich habe doch Rechte. Ja, Sie sind erstes Lehrjahr, aber Spritzen gerade. Also im ersten Lehrjahr darf man eigentlich keine Spritzen vergeben. Hier sind Leute, die im ersten Lehrjahr sind und spritzen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer hat mich denn zum Beispiel begutachtet, wo ich hier die Einweisung... Ich möchte das gern wissen. Wer hat mich denn... Ja, wer... Nein, das weiß ich. Aber wer hat mich begutachtet, dass ich den Beschluss bekommen habe, dass ich bis... Frau Bonnet. Dass die Oberärztin hat mich begutachtet. Die mich... Ja, die hat mich... Aber die war ja nicht dabei. Die war ja nicht dabei. Ja, Die hat mich gesprochen, aber es war ja keine Begutachtung. Eine Begutachtung muss ja so ablaufen. Ich hatte ja ein Zeugen dabei gehabt. Eine ärztliche Stellungnahme. Eine ärztliche Stellungnahme, aber keine Begutachtung. Nein, eine ärztliche Stellungnahme. Ja. Bezüglich einer Unterbringung. Eine ärztliche Stellungnahme von der Frau Bonnet. Und als Zeuge war Herr Rechtsanwalt Müller da. Ist dann die Unterbringung dann immer noch rechtskräftig oder nicht? Die Unterbringung ist vom Richter Knell ausgesprochen. Ja, vom Richter Knell. Aber ich darf auch einen Gegengutachter bestellen. Und da über diese, ja, habe ich ja auch gemacht, das haben Sie mir noch nicht mal gesagt, dass der abgelehnt worden ist. Nee, mir haben Sie das nicht gesagt, weil sonst hätten Sie mir die Kopie einreichen müssen. Ja, ist ja schön, dass ich meine Post irgendwann kriege, weil wenn das verzögert wird, ist es nämlich so, ich kann nämlich gegen dieses Wiedereinspruch einlegen. Ja, ich telefoniere mit dem Rechtsanwalt. Im Moment unterhalten Sie sich mit mir. Ja, ich will gerade meinen Rechtsanwalt mitteilen. Ja, dass die Problematik ist, weil ich so zugetrönt war bei dieser Aktion. Ja. Dann können Sie. Ja, dann frage ich und dann will ich, dass ein Fax aufgesetzt wird. Haben Sie gehört, wie das hier läuft? Ja. Also ich kann hier nicht gehen, haben Sie ja gemerkt. Nee, wissen Sie was ich zu Ihrer Freundin gesagt habe? Ich komme mir vor, als würden die hier Waterboarding machen und als wären wir im Dritten Reich und dass die hier wie Euthanasie machen. Ich habe gesagt, man kann ja klagen auf, und zwar Paragraph 1, und zwar die Würde des Menschen ist unantastbar, und Paragraph 3 Absatz 3, und zwar auf die seelische Behinderung. Ich sage Ihnen ehrlich, die haben alle einen Schiss. Vorhin habe ich die eine mit den kurzen Haaren, die eben gerade hier stand, gesagt, sag ihr doch mal das und das. Meinst, da halte ich mich raus. Wir zwei sind die Einzigen, die sich miteinander verstehen. Die anderen sagen alle, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Die Nein. Ja, genau, die haben alle Schiss. Die sind gebrochen. Ja, ja, wir sind gebrochen. Die haben Angst vor der Klinik. Weil Frau Weimer, weißt du, nein, ich werde nicht mit dir. Die haben mir nicht geholfen und die nicht geholfen. Auf die können wir sich nicht verlassen. Und wer mich als Arschloch behandelt, der wird von mir auch als Arschloch behandelt. Weißt du, wo ich fixiert war und Schmerzen hatte wegen meinem Kaiserschnitt, hat keiner die Polizei gerufen. Weißt du, da mache ich für die auch nichts. Dann sollen sie sich mal um ihren Scheiß selber kümmern. Weil die sind nämlich schon eifersüchtig, dass wir uns beide gut verstehen. Hast du doch gemerkt gestern. Entschuldigen, dass ich Ihnen das sage. Ja, die halten hier nicht zusammen, das können sie völlig vergessen. Helfen sie uns beiden, wenn die ihren Arsch nicht an die Wand kriegen und sich kaputt machen lassen, das ist deren Problem. Wissen Sie, was ich meine? Weil wenn Dankbarkeit zurückkommen, weil auch wenn sie denen helfen würden, die würden sie in den Arsch treten. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, es ist halt so, excuse me, I talk in English, when it's here like a brick brother watching you, it's a woman, I talk to you, okay, it's back. Und das ist so, wirklich, dass alle hier zuhören und dann einen vorne verpetzen. Man darf hier nicht raus telefonieren, ich habe mein Handy nicht. Und ich darf nicht telefonieren. Ja, aber ich darf nicht von ihrem Handy telefonieren, dann kriegt sie es abgenommen. Ich darf mein Handy nicht benutzen und wenn die mitkriegen, dass ich von einem anderen Handy telefoniere, Frau Weimer, ja. Ich habe noch mal eine Frage. Warum darf ich die Handys nicht haben? Sie können nachher nach vorne kommen, können das mit mir sprechen. Also nicht, dass ich wieder, werde ich wieder fixiert oder was? Ich möchte nicht wieder fixiert werden. Weil ich glaube, das läuft jetzt wieder auf eine Fiktion raus. Weil das ist denen jetzt schon wieder zu Yoga. Das ist die Dame, die mich angesprochen hat, auf abzulegen. Ja, hören Sie, ich soll nach vorne kommen. Weil der hat schon nämlich gerade gesagt, dass ich mit dem Rechtsanwalt telefoniere. Ja, ich habe doch eben gerade diese eine Dame, die gesagt hat, ich soll aufhören zu telefonieren. Der andere Typ hat auch gefragt, mit wem ich telefoniere. Da habe ich gesagt, mit dem Rechtsanwalt. Ich muss ja nicht sagen, dass Sie Journalist sind. Und deswegen habe ich Sie jetzt gerade, dass Sie mitschneiden können. Warum darf ich meine Handys nicht haben? Ja, das wäre reizüberflutend. Jeder hat hier sein Handy, nur ich nicht. Ja, wir sind ohne Rechte. Wir haben kein Recht. Ja. Ja. Ja. Brennen, dürfen die wirklich meine Handys wegnehmen? Wenn sie einen Gesetzestext finden, schreiben sie bitte das rein, weil ich würde ganz gerne meine Handys haben, weil ich nämlich auch mal gern mit meinen Freunden oder Freundinnen telefonieren. Ja, wir dürfen zum Beispiel auch nicht uns gegenseitig auf dem Zimmer besuchen. Ich meine, bei persönliche Sachen, okay, bei Mann und Frau kann ich vielleicht verstehen, weil vielleicht Sexualität, aber gestern war Zimmer offen und dann wurde sie rausgeschmissen. Oder wir wollten aufs Zimmer gehen und wollten schreiben zusammen. Nee, das geht nicht. Ich hätte die Zimmertür. Wissen Sie, ich habe selber im Heimbereich gearbeitet und wenn es Jungs und Mädchen waren, dann habe ich halt, weil man macht sich ja dann strafbar, wenn die Kinder kriegen dadurch, dann habe ich gesagt, passt auf, mach mal so, mach dir wenigstens die Türsperrangel weit auf. Lass mich erklären, dass ich sehe, was ihr auf dem Zimmer macht und sonst kannst du dann euch leise unterhalten, mach die Musik nicht so, das darfst du ja alles nicht. Das darfst du alles nicht. Du darfst nicht die Leute auf dem Zimmer besuchen. Wenn sie dich erwischen, kriegst du einen rein. Ich darf nicht mit dem Handy von ihr telefonieren. Das geht hier rund. Der Witz ist, hier bekommen total viele Leute Seroquel Prolong. Und das ist gegen manisch-depressiv. Ist schon komisch, haben die das in der Großpackung gekauft oder was? Nee, weil ich hatte ihrer Bekannten gesagt, weil komischerweise gibt es ganz oft Schlüsselanhänger, wo nur Seroquel Prolong draufsteht. Da war ein Pharmavertreter da, der hat gesagt, gutes Medikament, dann werden sie alle eingestellt auf Seroquel Prolong. Nee, der Witz ist, über diese Station gibt es einen Zettel, wo draufsteht, wie die Station aufgebaut ist. Und zwar wäre die extra für posttraumatische Erlebnisse. Hier kriegt man posttraumatische Erlebnisse, glaube ich. Weil ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wisst ihr was, dann mache ich es nächstes Mal lieber zu euch daheim, dann gebe ich euch hinterher Geld, weil ich bin hierher gekommen, weil ich kein Geld mehr hatte, kein Essen, mit 2 Euro wäre ich nicht rumgekommen. Die haben mir vom Jugendamt gesagt, entweder machen sie Therapie, ich muss wieder Therapie machen, Tagesklinik, musste ich als Auflage und dann auch noch unterschreiben. Und dann hatte Herr Müller gesagt, naja, okay, wenn's Ihnen wirklich nichts zu essen auf den Tisch geht, dann gehen Sie halt hierher, dann haben Sie Essen auf den Tisch und machen einen ruhigen. Und dann auf einmal, wenn ich nachts die Schmerzen habe, habe eine Stunde nur geschlafen, habe Schmerzen, bin zugetrönt mit Medikamenten, dass ich da überhaupt nichts... Und Sie haben doch gerade mitgekriegt, die Frau Bonnet war gar nicht anwesend wohl bei diesem Gespräch. Die hat mich begutachtet zwischen Tür und Angel. Meine Begutachtung dauert mindestens 1,5 Stunden. Und die darf nicht... Und dieser Begutachter für mein Kind, der war auch zwischendurch hier. Da kann ich mich auch zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, was ich mit dem geredet habe, weil ich so zugepumpt war mit Valium, Seroquel und Ergonyl. Wissen Sie, dass Sie da dumm Zeug schwätzen oder gar nicht sich konzentrieren können? Ist doch klar. Vorhin bin ich zum Beispiel wieder aufs Zimmer geschickt worden, dass ich meinen Mittagsschlaf mache. Ich bin 40. Wird aufs Zimmer geschickt, dass ich nicht wieder auf den Strich komme. Ich wette mit Ihnen, morgen wird es wieder so sein, dass ich nur alle 15 Minuten vor der Stunde raus darf. Wenn der ja, wie will ich denn abhauen? Hier ist alles zu. Die haben mir doch auch den Hausschlüssel weggenommen. Ich habe keinen Hausschlüssel, gar nichts. Wo soll ich denn wohnen? Verstehst du, was ich meine? Hausschlüssel weggenommen, alles. Es geht hier nicht, dass ich irgendwie abhauen kann. Und wenn ich abhaue, dann rufen sie die Polizei und dann werde ich wieder eingeliefert, dann kriege ich noch länger nur Schluss. Hier gab es mal eine Dame, die haben sie ein Jahr hier festgehalten. Ja, die hatte Schwangerschaftspsychose. Und dann konnten sie ihr die Tabletten nicht richtig geben. Ja, da ging es wirklich nicht so gut, aber die haben ihr die falschen Tabletten gegeben. Dann wollten die mir Tavor geben, habe ich denen gesagt, wenn sie mir Tavor geben, bin ich total aggressiv und jetzt bin ich vom Valium abhängig. Super, oder? Gestern Abend hatte ich schon Zitter und Schweiß und weiß was ich was alles. Man muss hier teilweise kontrollieren, ob man die richtigen Medikamente bekommt. Weil mir ist schon mal auf einer Station passiert, da hieß die Dame auch Jasmin. Das habe ich, weil die immer fragen, warum kontrollieren sie die Namen nach? Und dann hatte ich zu dem einen Pfleger gesagt, ja, weil das vertauscht worden ist. Und dann meint er so zu mir, ah ja, wenn das einmal passiert ist, dass vertauscht worden sind die Medikamente und ich habe teilweise so Allergien, ich brauche nur eine falsche Tablette von dem Psychopharmaka oder von dem Neuroleptika, da kann ich ins Evangelische gehen. Ich habe mich ja fixieren lassen, weil ich Angst hatte vor Haldol und sowas, dass ich rumzucke. Ja, es gibt kein Telefon. Es gibt zwar einen Patientensprecher, wo du auf den AB sprechen kannst, aber sonst doch gar nichts. Du kannst dich, ja, guck mal, hier, da steht, ist ein Kummerkasten. Wie witzig. Witzig, ein Kummerkasten haben sie hingekriegt. Ja, ihre Meinung, die können mich mal bald im Arsch lecken. Ja, klar, ist das Terror. Mir geht's, glauben Sie, gestern war meine beste Freundin da und mein Bekannter, der hat sogar beim Herrn Müller angerufen, hat gesagt, bitte machen Sie was. Ich habe zu denen gesagt, wenn ihr mich länger einsperrt, dann könnt ihr die Beerdigung bezahlen, weil ich halte es nicht mehr aus in diesem Zimmer. Weil sperren Sie sich mal 12 Tage ein. Also ich muss leider jetzt aufhören zu telefonieren. Dann setzen Sie bitte das Fax auf wegen den Handys, dass ich an meinen Handys komme, dass ich telefonieren kann. Ich muss jetzt leider auflegen, das ist jetzt die gleiche Dame. Gut, okay. Herr Pollmann, ich wollte mich sehr bedanken bei Ihnen. Die Jasmin jetzt, die Frau Mal, sie geht. Ich mach sogar eidesstattliche Erklärung. Okay, sie geht. Ist so, dass ich richtig eine Innerliche, dass ich Angst habe. Das ist eine richtig eine nur Terror. Mit Auge ist immer diese Bewegung, du wirst fixieren. Ich soll heute noch die Faxe raussenden, dass wir die Schweigepflichtsentbindung machen können und dass er sofort alles zurückgefaxt kriegt, dass wir das alles erledigen können, schon am Montag. Nee, ich darf nicht mehr reden, sonst kriege ich Ärger. Also, Moment. Er soll wegen der Schweigepflichtsentbindung das so hinmachen. Passen Sie auf, Sie müssen einen Fax aufsetzen wegen den Handys und dann uns so auf Schweigepflichtentbindung und dass wir das unterschreiben, dass die dann macht, setzen Sie eine Frist, bis dann, dass die unsere Unterlagen halt alle zu Ihnen faxen. Verstehen Sie? Machen Sie es so schnell wie möglich, wenn Sie es heute schaffen, wäre es total schön. Gut, ich gebe Ihnen Ihre Freundin. Achso, und ich mache auch eidesstattliche Erklärung. Glauben Sie es mir, weil das, was ich erzähle, ist kein Scheiß. Dafür gehe ich gern ein halbes Jahr in den Knast, weil wenn ich nämlich nicht lüge, brauche ich auch kein halbes Jahr in den Knast gehen. Ja, es ist ja richtig, ich habe es einmal so wie Jasmin erlebt, und zwar in die 9. Station, die ich Ihnen gesagt habe, das ist die andere Station von Frau Bonnet mit Doppelend. Und da, als ich fixiert war, ich war nahe zu sterben. Sie wissen, dass diese ganze Geschichte. Ich wollte Ihnen nochmal sagen, dass damals ein Mann hat sich umgebracht. Und zwar wegen der Medikamente. Leider einfach, da ging ein Samstag, also Freitag, und am Sonntag, der kam, das war im April, Mai 2009, er ging in eine Woche im Urlaub nach Hause. Und danach am Sonntagabend wurde uns gesagt, oder Montagmorgen an alle, dass er sich gehängt hat. Das ist von derselben Psychiatrin. Aber ich weiß es, wie es aussah mit dieser Behandlung, mit den Medikamenten. Das war ziemlich ein junger Mann, nicht mehr als 38. Einfach wegen der Medikamente. Ich bin mir 100% sicher. Ich weiß es, wer hin und her läuft, wie die Hände zitterten und sie selber haben es zugegeben. Irgendwo im Gespräch habe ich es, im Unterbewusst habe ich das. Irgendwo habe ich von denen gehört, dass es wegen den Medikamenten ist. Take a deep breath.